Was machst du, Bella? Nichts, lieber Jack. Schlaf ruhig noch ein bisschen. Wieso nichts? Komm näher. Ja, Liebe. Was war denn das eben? Da war doch jemand an der Tür. Elisabeth, sie soll uns etwas zum Tee holen. Der Waffelmann ist da. Hörst du? Der kommt so selten. Ich wollte dir eine kleine Überraschung bereiten, entschuldige. Du brauchst dich doch deshalb nicht zu entschuldigen, Bella. Ich hab dir doch keinen Vorwurf gemacht. Nein, nein, nein. Das Feuer geht aus. Willst du nicht läuten? Um frische Kohlen aufzuschütten, Jack, aber das kann ich doch selbst. Was soll das heißen? Elisabeth ist unten beim Waffelmann. Sei so gut und läute. Frische Kohlen aufschütten ist doch keine schwierige Arbeit. Das tue ich gern. Wenn Elisabeth unten ist, kannst du ja dem Mädchen läuten, nicht wahr? Also, Leute. Ist doch nicht nötig. Hättest du nicht gehorcht? Aber ich... Was glaubst du, wozu man Dienstboten hat? Antworte, was meinst du, wozu Dienstboten da sind? Um uns zu bedienen. Richtig, also warum dienst du... Ich finde, man sollte auf Dienstboten Rücksicht nehmen. Merkwürdige Begriffe. Du redest, als ob Arbeit eine Gefälligkeit sei. Meine Rücksicht auf Elisabeth beläuft sich im Jahr auf 16 Pfund bei voller Verpflegung und freiem Logis und bei Nancy auf 10 Pfund. Wenn das nicht die höchste und zartfühlendste Rücksicht ist, dann weiß ich nicht, was du unter Rücksicht verstehst. Ja, vielleicht hast du recht. Nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt. Jede andere Auffassung zeugt von Gefühlsduselei, um nicht zu sagen von Schwachsinn. Wie ist das Wetter? Noch Nebel? Ja, er ist noch undurchdringlicher geworden. Du willst doch bei dem scheußlichen Wetter nicht ausgehen. Wenn es nach dem Tee nicht schlimmer ist. Herein! Mir war, als hätten Sie geläutet. Nun, meine Liebe, möchtest du nicht sagen, warum du geläutet hast? Wenn Sie vielleicht etwas Kohle aufschütten möchten. Zünden Sie auch das Gas an, Nancy. Schrecklich, wie früher schon dunkel wird, nicht? Ja, schrecklich, gnädiger Herr. Und dieser Nebel, einfach schauderhaft. Schauderhaft, gnädiger Herr. Nicht zum Aushalten. Sie sehen ja wieder einmal unverschämt hübsch aus, Nancy. Weder hübsch noch unverschämt, gnädiger Herr. Wird irgendwo ein Männerherz gebrochen? Nicht, dass ich wüsste, gnädiger Herr. Ich breche keine Herzen. Na, na, na, man braucht sie ja nur anzusehen, dieser... Rosige Teint. Möchte bloß wissen, was für Schönheitsmittelchen Sie anwenden, um Ihre angeborenen Gaben in das gebührende Licht zu rücken. Alles Natur, gnädiger Herr. Ja, Sie machen es jedenfalls sehr natürlich. Möchten Sie meiner Frau vielleicht verraten, woher Sie Ihre Hautcreme beziehen? Mit dem größten Vergnügen, gnädiger Herr. Damit sie endlich diese erschreckende Blässe los wird. Meinen Sie, dass das Zeug was nutzt? Warum nicht, gnädiger Herr? Wünschen Sie sonst noch etwas? Nicht, dass ich wüsste, Fräulein Nancy. Höchstens meinen Tee. Kommt sogleich, gnädiger Herr. Wieso zu erniedrigen? Jack, wie kannst du? Das hast du dir selbst zuzuschreiben, mein liebes Kind. Du bist hier die Hausfrau. Also ist es deine Aufgabe, Befehle zu erteilen. Wenn du dich dieser Aufgabe entziehst... Aber darum handelt es sich doch nicht, Jack. Worum handelt es sich denn, liebe? Wie du mich vor dem Mädchen absetzt, vor dieser Person. Merkst du nicht, wie du mich demütigst? Als ob ich mich schminken und dazu auch noch um Ihren Rat bitten würde. Wenn du mit ihr auf solche Weise sprichst... Ist doch dein System, Dienstboten als gleichberechtigt zu behandeln. Ich wollte dir bloß zeigen, was dabei herauskommt. Wenn du so mit ihr redest, bestärkst du sie noch in den Unverschämtheiten, die sie sich gegen mich herausnimmt. Was nimmt sie sich heraus? Sie mokiert sich. Wenn sie mich sieht, lacht sie über mich. Über dich? Was sind das wieder für Ideen? Was sollte an dir zum Lachen reizen? Das bildest du dir ein, mein liebes Kind. Solche Gedanken solltest du gar nicht in dir aufkommen lassen. Grenzt fast an Verfolgungswahn. Aber ich sehe es, Jack. Ich sehe es jeden und jeden und jeden Tag. Ach, du suchst hinter allem etwas. Sie lacht mir ins Gesicht, ganz offen. Na, dann lach doch auch. Kannst du nicht mehr lachen, Bella? Vergnügt sein. Ach, Jack. Wie gern. Ich habe hier etwas für dich. Etwas Schönes. Etwas Schönes? Steht das in der Times? Ja, was denn? Ich bin ja so gespannt. Edwin Booth gastiert in London. Ja, das habe ich gelesen. Und? Und? Na, was meinst du? Du willst mit mir zum Edwin Booth Gast spielen? Mhm. Du nimmst mich mit ins Theater. Wenn du Lust hast, mein Kind? Und ob ich Lust habe, das ist mein größter Wunsch. Wann denn? Das Gastspiel dauert nur 3 Tage. Heute Morgen und übermorgen. Um wie viel Uhr fängt es denn an? Was für Stücke gibt es? Oh, ich bin ja so glücklich. Möchtest du ihn lieber in einem Lustspiel sehen oder in etwas Ernstem? Ach, wie du willst, lieber, wenn nein, du mit du darfst es dir aussuchen. Trauerspiel oder Lustspiel? Heute Keen. Wollen wir in Keen? Dafür ist es zu spät. Ich habe heute auch keine Zeit. Morgen Tartüff und der eingebildete Kranke. Übermorgen Hamlet. Ja, also wofür entscheidest du dich? Lachen oder weinen? Lachen. Einmal wieder lachen, Jack. Oh, du bist ja so lieb. Ich könnte lachen und weinen vor lauter Freude. Bist du denn plötzlich auf die Idee gekommen? Ich dachte mir, es könnte dir gut tun, ein paar Stunden aus deinem gewohnten Einerlei herauszukommen. Und wie gut mir das tut, Jack. Mehr brauche ich ja nicht. Nichts als ein bisschen Freundlichkeit, etwas Zärtlichkeit, ein paar neue Eindrücke hier und da. Du wirst sehen, wie es gleich besser geht mit mir. Na, das will ich hoffen, liebes Kind. In letzter Zeit, nicht wahr? Geht es doch schon bedeutend besser, oder? Ja, deswegen wollte ich dir auch die kleine Freude bereiten und dich mit ins Theater nehmen. Und weißt du, warum es besser geht, Jack? Weil du lieb zu mir bist. Gestern Abend. Och, Jack. Wie du mir Longfellow vorgelesen hast. Diese Behaglichkeit am Feuer. Alle Liebe von einst kam über uns. Ich habe die Nacht so ruhig und tief geschlafen wie als Kind. Das kommt von der Medizin, die ich dir gegeben habe. Nein. Oh nein, Jack, das ist deine Liebe, sonst fehlt mir ja nichts. Nichts, als dass du dich mir widmest, mein Mann bist. Weißt du, Jack, wenn ich dich bei mir habe, wenn ich dich fühle, wenn ich merke, du willst meine Freude machen, dann brauche ich keine Medizin. Hast du sie nicht genommen? Doch, 4-mal täglich, ganz gewiss. Was, wirklich? Wirklich, dir zuliebe. Sonst würde ich sie am liebsten wegschütten. Oh, und wenn ich denke, dass wir zusammen ins Theater gehen, zu Edwin Booth. Du hast noch immer nicht gesagt, willst du lieber in den Shakespeare oder zum Molière-Abend? Ja, Jack, wofür soll man sich entscheiden? Lustspiel oder Trauerspiel? Lust oder Trauer? Beides wird eins. Da gibt es keinen Unterschied, denn beides heißt Glück. Oh, Jack. Nancy, wir trinken den Tee heute hier am Kamin. Wollen Sie bitte hier decken? Wie Sie wünschen, Madame. Nein, Nancy, nein. Bitte nehmen Sie die anderen Tassen, die mit dem goldenen Rand. Sagen Sie, Nancy, wenn Sie ins Theater eingeladen wären, und Sie hätten die Wahl zwischen einem Lustspiel und einem Trauerspiel. Was wäre Ihnen lieber? Mir? Das Lustspiel, Madame. Tja. Und warum, Nancy? Weil es lustig ist. Sehen Sie, da haben Sie recht, Nancy. Ich bin ganz Ihrer Ansicht. Ich gehe morgen Abend mit Mr. Manningham ins Theater. Zu einem Lustspielabend. So? Viel Vergnügen. Die Waffeln kommen sofort. Bella, was soll das heißen? Oh, das kleine Biest. Das wird sie sich nicht hinter den Spiegel stecken. Was hat sie dir denn getan? Oh, Jack, nichts. Du kennst sie nicht. Du hast sie zwar engagiert, aber du kennst sie nicht. Keine Ahnung vom Haushalt. Ah, jetzt bekomme ich noch Vorwürfe. Nein, nein, Lieber. Ich mache dir nicht den geringsten Vorwurf. Im Gegenteil, ich bin dir von Herzen dankbar. Siehst du, wie ich deinen guten Rat befolge? Lache über sie, hast du gesagt. Und ich tue es und jetzt zerspringt sie vor Wut, weil ich mit dir ins Theater darf. Komm, Liebe. Komm. Setz dich hierher. Hm? Neben mich. Du hattest vollkommen recht. Wir waren zu der Person viel zu gut. Sie hat über mich gelacht, weil ich geweint habe. Und jetzt lache ich über sie. Wirst du heute noch Karten besorgen? Das wird sicher sehr rasch ausverkauft sein. Denke nur, Edwin Booth. Edwin Booth und gleich zwei Stück an einem Abend. Tartuffe und der eingebildete Kranke. Das haben wir im Pensionat auf Französisch gelesen. Oh, Jack. Jack, wenn mir damals jemand erzählt hätte, dass ich einmal in dieses Stück zusammen mit meinem Mann gehen würde. Oh, wie ich mich auf morgen Abend freue. Und tatsächlich? Wahnsinnig, zum Verrücktwerden. Also, wenn das so auf dich wirkt, dann können wir uns dieses Vergnügen ja öfter leisten. Warum nicht? Oh, Jack. Jack, das ist ja wundervoll. Und es ist kein Opfer für dich? Im Gegenteil. Früher gab es für mich kein größeres Vergnügen als einen Theaterbesuch. Ich hatte sogar jahrelang die Idee, Schauspieler zu werden. Was, du wolltest Schauspieler werden? Davon hast du mir nie etwas erzählt in all den Jahren unserer Ehe. Meinst du, ich sei begabt? Das sieht man dir doch an. Deine ganze Art. Inwiefern? Die hat so etwas Packendes, Aufwühlendes. Ich weiß eigentlich nicht, wie ich sagen soll. Und deine Stimme. Findest du? Mhm. Ich hätte mich natürlich erst ausbilden lassen müssen. Ich glaube, ich hätte es geschafft. Ach, und das wäre ein anderes Leben geworden. Ich brauchte nicht. Wie es im Vorverkauf zu lösen. Du wärst bestimmt etwas geworden. Ach was, jetzt ist es zu spät. Ja, mal schade, dass du nicht zur Bühne gegangen bist. Danke, Nancy, danke. Du wärst bestimmt etwas Großes geworden. Hm, wundervoll. Die musst du kosten. Hm. Seit unseren Flitterwochen war es nicht mehr so nett und gemütlich. Ich glaube, seit damals sind wir zwar nicht mehr richtig zusammen ausgegangen. Aber morgen Abend. Warum kommst du denn nicht? Jack, was schaust du denn? Ich weiß nicht. Was ist denn? Komm, der Tee wird kalt. Ich weiß nicht, ob ich richtig sehe. Bella? Was hast du? Was fehlt dir? Das weißt du wohl am besten, was wieder einmal fehlt. Nein! Es ist etwas verschwunden. Bitte komm und trink deinen Tee, es ist alles da. Halt mich nicht zum Narren. Es ist etwas verschwunden an der Wand hinter dir. Ja. Das Bild. Das Bild ist nicht da. Wer hat das nun wieder heruntergenommen? Ja, das möchte ich auch wissen. Wer? Wer soll es denn wissen, wenn du es nicht weißt? Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich. Ach, Schluss mit dem Unfug. Hol es sofort von da, wo du es versteckt hast, und häng es an seinen Platz. Ich habe es nicht versteckt, ich habe das Bild nicht angerührt. Das muss jemand anders gewesen sein. Bestimmt, ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nicht, unmöglich, das kann nicht sein. Das war jemand anders. Irgendwer. Ja, ja, der große Unbekannte. Sei gut, ich bitte dich, sei wieder lieb. Das muss doch los, verrücktes Geschöpf. Ich weiß nicht, das muss jemand anders gewesen sein. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Das werden wir gleich festgestellt haben. Jemand anders. Bitte nicht klingeln, Jack. Ich bitte dich inständig, zieh nicht die Dienstboten in die Sache hinein. Wir wollen es in Ruhe unter uns besprechen. Du bleibst sitzen. Nimm dich zusammen. Herein. Kommen Sie bitte herein, Elisabeth. Bitte ganz herein. So. Und jetzt sehen Sie sich einmal ganz genau um, alle vier Wände. Und sagen Sie, ob Sie irgendetwas vermissen. Nun, was fällt Ihnen auf? Nichts, Mr. Manningham. Höchstens, dass das Bild von der Wand genommen ist. Ganz recht, das Bild ist von der Wand genommen. War das Bild noch da, als Sie heute früh abgestaubt haben? Ja, Mr. Manningham. Haben Sie das Bild abgehängt und weggetan? Nein, wie käme ich dazu? Eben. Haben Sie überhaupt irgendeinmal das Bild von seinem Platz entfernt? Nein, nie. Warum denn? Allerdings, warum sollten Sie? Sie sind ja eine vernünftige Frau. Wollen Sie bitte hier an diesen Schreibtisch treten? Sehen Sie die Bibel, die da liegt? Ja. Küssen Sie sie zum Zeichen, dass Sie vor Gott und den Menschen die lautere Wahrheit gesprochen haben. Nun, haben Sie gelogen? Aber die gnädige Frau war es nicht, Mr. Manningham. Nicht? Wer war denn sonst noch in dem Zimmer? Kein Mensch außer Nancy und mir. Ah, dann verdächtigen Sie also Nancy. Nein, Mr. Manningham. Schicken Sie Nancy herein. Ich habe keinen Verdacht. Schicken Sie sie herein, bitte. Jawohl, Mr. Manningham. Ich flehe dich an, verschone mich mit dieser Person. Meinethalben gestehe ich dir, was du nur willst. Mag ja sein, dass ich es war. Vielleicht, dass ich im Schlaf. Nur tu mir das nicht an. Lass dieses freche Geschöpf sich nicht über mich lustig machen. Es ist mir unerträglich. Mäßig, ja, ich bitte. Diese Schande, ich bitte dich, schick das Mädchen hinaus. Sag ihr ach, das arme Mädchen soll gar keine Möglichkeit haben, sich von dem Verdachte zu reinigen. Bitte. Sie wünschen, Lydia. Sehen Sie, dass dort das Bild fehlt. Sulkig, gnädiger. Ich finde das geradezu komisch. Halten Sie, Herr Vorwitz, die Zunge im Zaum und antworten Sie klar und deutlich. Haben Sie das Bild weggenommen? Soll ich mit dem Bild anfangen? Lächerlich. Wird Ihnen vielleicht nicht so lächerlich vorkommen, wenn ich Ihnen sage, dass hier soeben ein Verdacht gegen Sie ausgesprochen wurde. Unverschämtheit. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ja, ja, ja. Gehen Sie hier zu der Bibel. Küssen Sie sie und schwören Sie bei Gott dem Allmächtigen, dass Sie nichts dergleichen getan haben. Von mir aus. Küsst du sonst lieber was anderes, gnädiger? Sie können gehen. Küss die Hand, gnädiger. So, ein lückenloser Beweis. Gib mir die Bibel. Ich werde sie küssen. Hast du gesehen? Ich habe die Bibel geküsst. Und ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, und bei allem, was mir heilig ist. Du versündige dich nicht. Du bist dabei. Ich habe dieses Bild nicht angerührt. So? Na, dann ist es soweit. Du bist deiner Sinne nicht mächtig. Du weißt nicht mehr, was du tust. Tut mir leid, es ist die gleiche Geschichte wie bei deiner unglücklichen Mutter. Ich bitte dich, sei still! Du hast versprochen, mir nicht mehr die Krankheit meiner armen Mutter vorzuhalten. Solange mir dein Verhalten keinen Anlass dazu gibt. Es hat absolut keinen Zweck, Bella, die Augen vor Tatsachen zu verschließen. Du hattest mir versprochen, du würdest dich zusammennehmen, damit so etwas nicht wieder passiert. Ich weiß doch nichts, ich kann nichts dafür. Umso schlimmer? Wenn das so ist, dann kann ich die Verantwortung nicht mehr alleine tragen. Wir wollen sie gemeinsam tragen, Jack. Als Mann und Frau. Offen gestanden, Bella, ich sehe keine Möglichkeit. Jack. Du wirst mich doch nicht ins... Du wirst mich doch nicht dorthin bringen, wo meine arme Mutter war? Ich will es nicht, nein. Nur wenn du mich dazu zwingst. Übrigens ist das die Sache des Arztes. Er soll entscheiden. Ich kann es nicht glauben. Deine Mutter hat auch nicht daran geglaubt. Jack. Jack, wenn das Entsetzliche wirklich eintreten sollte. Oder schon eingetreten ist. Ja, Jack. Jack, dann musst du doppelt lieb und zart fühlen zu mir sein. Ich schwöre dir, ich habe dich niemals wissentlich belogen. Es ist mir niemals in den Sinn gekommen, dich irre zu führen. Wenn ich das Bild wirklich heruntergenommen habe, dann muss es unbewusst geschehen sein, gegen meinen Willen. Das ist nicht das erste Mal. Ich schwöre dir, ich habe es nie mit Absicht getan. Warum soll ich denn ein Bild von der Wand nehmen? Das ist etwas Sinnloses. Du hast noch ganz andere Dinge getan. Ich weiß, deine Ringe, deine Schlüssel. Ja, mein silberner Bleistift, sogar mein Taschentuch. Ja, wenn du es weißt, warum tust du es? Ja, ich weiß es ihm erst hinterher, wenn du es mir sagst. Wenn du die Sachen bei mir findest, in meiner Schublade, im Nähkörbchen, unter meinem Kopfkissen. Ich gebe mir, weiß Gott, die größte Mühe, mich zu erinnern, aber ich weiß ja nicht einmal, wann ich es getan haben könnte. Das ist ein schwerer Fall. Meinst du wirklich, dass ich krank bin? Und das steht wohl außer Zweifel. Verstehe gar nicht, dass du danach fragen kannst. Sag doch selbst, was soll ich mit dir anfangen? Du sollst gut zu mir sein. Geduld mit mir haben. Also gut. Ich will es noch einmal versuchen. Ein einziges Mal. In aller Liebe und Güte. Ich danke dir. Schön. Jetzt wollen wir beide einmal nachdenken, wo das verschwundene Bild sein könnte. Was meinst du? Hast du irgendeine Ahnung? Ja. Ich vermute, es wird hinter der Kommode stecken. Möchtest du vielleicht so gut sein und nachsehen? Ja. Da ist es. Du hast gewusst, wo das Bild ist. Nein, nein, ich habe es nur vermutet. Ich habe es angenommen. Eine sehr merkwürdige Vermutung. Aber gar nicht merkwürdig. Es hat sich die beiden anderen Male doch auch dort gefunden. Das musst du doch verstehen, Jack. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Ich finde es schon nicht normal, wenn jemand mit einem Bild in der Hand im Zimmer herumläuft, anstatt es hinzuhängen, wo es hingehört. Na, wird's bald? Oder weißt du vielleicht nicht mehr, wo es hingehört? Doch. doch. Dann häng's doch gefälligst hin, bitte. Jack. Jack, du wolltest doch gut zu mir sein. Bin ich das vielleicht nicht? Ja. Komm, lieber, komm. Trink deinen Tee fertig. Danke. Ich hab genug. Dann isst doch wenigstens von den schönen Waffeln. Ich hab sie doch für dich gekauft. Nein, nein. Ich bin zu erregt. Du weißt nicht, wie das an meinen Nerven reißt. Ich muss jetzt ein bisschen ins Freie gehen. Darf ich dich ein Stück begleiten? Sei nicht so unvernünftig. Dieser Nebel ist Gift für dich. Ich gebe dir einen guten Rat, mein Kind. Geh auf dein Zimmer und ruhe dich im Dunkeln aus, bis ich wiederkomme. Nein, nicht auf mein Zimmer. Ich bitte dich. Schick mich um Gottes Willen nicht auf mein Zimmer. Wie du immer die Worte im Munde umdrehst, habe ich dich vielleicht auf dein Zimmer geschickt? Du kannst tun und lassen, was du willst. Aber ich gebe dir den guten Rat. Geh auf dein Zimmer, sofort. Ich kann nicht mehr, mir ist nicht gut. Du hättest dich schon längst hinlegen sollen. Willst du deinen Riechsalz? Soll ich den Arzt holen? Nein, nein. Dann nimm deinen Schal. So, ich gehe jetzt. Bist du unbedingt fort? Immer nach diesen entsetzlichen Auftritten lässt du mich allein. Jack. Ich hätte ohne dies nach dem Tee gehen müssen. Auf die paar Minuten kommt es nicht an. Also adieu. Soll ich dir etwas mitbringen? Nein, danke dir, ich brauche nichts. Gehst du wirklich? Bin bald wieder zurück. Ich könnte übrigens nebenan die Kolonialwarenrechnung bezahlen. Ist dir doch recht, ne? Ja, liebe. Wo hast du sie denn? Auf dem Schreibtisch. Warte, ich kann sie... Nein, bleib ruhig liegen, ich finde sie schon. Unbezahlte Rechnungen sind mir verhasst. Wo ist sie denn? In einer Schublade? Nein, oben auf. Schau nur genau hin. Ja, wenn sie da ist, wird sie sich finden. Bleib nur ruhig liegen, mach dir keine Gedanken, ist nicht wichtig. Wenn du sie hingelegt hast, muss sie ja da sein. Aber wenn sie nicht da ist, dann hast du sie aber nicht hingelegt. Was? Du willst doch nicht behaupten, sie sei verschwunden. Nur ruhig. Hier habe ich sie hingelegt, auf diesen Fleck. Wenn sie hinuntergefallen ist, muss sie auf dem Boden liegen. Verschwunden. Das ist eine Verschwörung. Eine ganz gemeine Verschwörung. Du beherrsche dich, ja? Um uns auseinanderzubringen. Ach, willst du dich zusammennehmen? Irgendjemand will Unfrieden zwischen uns stiften. Ach, das ist ein Komplott. Ein ganz gemeines Komplott. Das ist eine Verschwörung. Nein, du hast versprochen, du willst Geduld mit mir haben. Meine Geduld ist erschöpft. Jack, bitte sei gut. Sag etwas. Erzähl mir vom Theater. Sag, was soll ich morgen Abend anziehen? Anziehen? Ja, fürs Theater. Das ist doch lächerlich. Jack. Pass auf, was ich dir sage. Um 10 Uhr bin ich wieder da. Bis dahin schaffst du die Rechnung zur Stelle. Ich weiß es so wenig. Und gestehst, dass du sie aus purer Bosheit versteckt hast. Ich weiß aber von nichts, Jack. Ich weiß es nicht. Dann gehörst du in eine Anstalt. Ich habe mich schon vorsorglich mit deinem Arzt in Verbindung gesetzt. Der wird die Diagnose stellen und das Nötige veranlassen. Adieu. Madam? Madam? Um Gottes Willen, gnädige Frau, was haben Sie denn? Nichts, lassen Sie mich. Madam, es ist jemand für Sie da. Wer? Besuch. Ein Herr. Ich kann jetzt keinen Menschen sehen. Er muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Sagen Sie, mein Mann ist ausgegangen. Er will aber mit Ihnen sprechen. Mit mir? Nein. Doch, gnädige Frau, er hat es mir selbst gesagt. Er soll ein andermal kommen. Liebe gnädige Frau, ich sehe ziemlich genau, was hier vorgeht. Ich sage Ihnen nur eins, so geht das nicht weiter. Nein, ich werde verrückt. Das brauchen Sie nicht. Das dürfen Sie nicht. Und Sie werden es auch nicht. Kommen Sie, Mrs. Manningham. Kommen Sie, stehen Sie auf. Kommen Sie. Sehen Sie in den Spiegel. Es ist ein reizender Herr. Er wird Sie auf andere Gedanken bringen. Mich so nicht sehen lassen. Verlassen Sie sich auf mich, Mrs. Manningham. Sie werden mir noch dankbar sein. Mein Herr, die gnädige Frau ist bitten. Was fällt Ihnen ein? Sie überrumpeln mich. Danke, Elisabeth. Madam? Ah, recht guten Abend, meine liebe Mrs. Manningham. Wie heißen Sie eigentlich mit Ihrem Mädchennamen? Bella Royd. Meine liebe, verehrte Frau Bella. Wie geht es Ihnen? Ich bin glücklich, dass ich Sie endlich sehe. Es tut mir leid, mein Herr. Dass ich nicht schon früher gekommen bin, das wäre allerdings im höchsten Maße wünschenswert gewesen. Ich bedauere, mein Mann ist leider nicht zu Hause. Gott sei Dank. Auf seine Anwesenheit lege ich gar keinen Wert. Ich habe lange auf seine Abwesenheit gewartet. Darf ich Platz nehmen? Bitte. Aber Sie müssen sich zu mir setzen, das wäre zu ungemütlich. Haben Sie geweint? Sie sehen ein bisschen blass aus. Was soll das heißen, mein Herr? Was wollen Sie von mir? Hat mein Mann Sie geschickt? Eins nach dem anderen, meine Verehrte. Sie werden gleich über alles im Bilde sein. Bitte. So. Also das ist die nette, freundliche Dame, die mit aller Gewalt den Verstand verlieren soll. Wie kommen Sie dazu, so etwas zu behaupten? Wie heißen Sie? Was wollen Sie von mir? Wer hat Sie hierher geschickt? Sind Sie der Doktor? Geduld, meine Verehrteste. Sie können jetzt fragen und dann werden Sie alles erfahren, was Sie erfahren wollen und noch ein bisschen dazu. Aber jetzt werde ich erst mal eine Frage stellen, eine ganz harmlose kleine Frage. Geben Sie mir Ihre Hand. Bitte. Und nun schauen Sie mir ganz fest in die Augen. Und nun beantworten Sie die Frage. Nicht mir. Beantworten Sie sie sich selbst, diese Frage, ob man mir vertrauen kann. Nein, nicht sprechen. Worte sind überflüssig. Vertrauen muss man fühlen, nicht wahr? Es wäre für uns beide viel leichter, wenn Sie mir wie Ihrem Vater vertrauen können. Ich bin ja alt genug, ich könnte ja Ihr Großvater sein. Es ist mein sehnlichster Wunsch, Ihnen zu helfen. Also, mein zweitsehnlichster ist es bestimmt. Gott weiß, wie sehr ich Hilfe brauche. Sie vertrauen mir also, Bella? Ja, aber wer sind Sie denn? Immer, wozu sind Sie da? Warum wollen Sie mir helfen? Sind Sie Arzt? Oh, ganz daneben geraten. Ich bin ein ganz simpler Polizeidetektiv. Was? Detektiv? Sie sollen mich beobachten. Nein, das ist Sache der Privatdetektive. Mit sowas habe ich mich nie abgegeben. Ich bin auch schon einige Jahre pensioniert, aber trotzdem habe ich mir einige detektivische Fähigkeiten bewahrt, um festzustellen, dass ich Sie bei Ihrem Tee gestört habe. Trinken Sie doch weiter. Trinken Sie ruhig. Und wenn Sie besonders nett sein wollen, dann geben Sie mir auch einen Test. Gerne, natürlich. Aber sagen Sie mir wenigstens Ihren Namen, wenn Sie schon bei mir Tee trinken. Mein Name ist Ihnen bekannt. Oder sollten Sie noch, noch nie von dem berühmten, so darf ich wohl sagen, Sergeanten Ruff von Scotland Yard gehört haben, der mit glücklicher Hand den Hund von Camberwell zur Strecke brachte. Der sogar die dunkle Affäre der Cloudsley-Diamant mit einem Blitzstrahl seines Geistes erhellte. Und der sogar den gefürchteten Sandham, dem Arm der Gerechtigkeit, überlieferte. Oder sollten diese Sensationen vor ihrer Zeit gelegen haben? Oh nein, nein, an Sandham kann ich mich erinnern. Das war doch der, der all seine Opfer erwürgt hat, nicht? Der Würger, ja. Der Henker von London. Sie haben es also mit einer Persönlichkeit zu tun, die in ihrer Zeit in der Öffentlichkeit eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat. Eine Persönlichkeit, in der die alte Leidenschaft der Vollblutkriminalisten noch nicht ganz erkaltet ist. Aber der Tee ist kalt, fürchte ich. Aber ich bin ja nicht verwöhnt, gnädige Frau, ein alter Junggeselle. Sagen Sie mal, wie lange sind Sie schon verheiratet? 4 Jahre, Mr. Ruff. Mhm. Sahne? Bitte, ja. So lange schon? Und Sie waren derzeit immer in London? Oh nein, nein, erst in Belgien und dann in Yorkshire. Erst vor 6 Monaten hat mein Mann dieses Haus gekauft. Und wo wohnen Sie? Hier in der Umgebung. Sagen Sie mal, gefällt Ihrem Mann das Haus so gut? Ich weiß nicht. Ist er nicht oft zu Hause? Er hat sehr viel geschäftlich zu tun in der Stadt, glaube ich. Ach so. Mhm. Aber dann abends ist er bei Ihnen. Da geht er meistens in seinen Club, glaube ich. So, so. Das glauben Sie. Haben Sie sich das Haus schon mal von oben bis unten genau angesehen? Oh ja. Alle Räume? Ja. Das heißt, außer dem obersten Stockwerk. Aber da habe ich auch nichts verloren. Warum fragen Sie, Mr. Ruff? Darf ich noch um ein Stück Zucker bitten? Gern. Danke sehr. Danke sehr. Wissen Sie eigentlich, dass es in Ihrem Haus eine Stelle gibt, die nicht dicht hält? Wieso? Wie kommen Sie darauf? Weil es durchsickert. Bis in meine Wohnung. Sie haben ein Mädchen namens Nancy Pierce? Ja, und? Und diese Nancy ist einem jungen Mann Booker in Zärtlichkeit zugetan. Und dieser Charles Booker ist zufällig mein Diener. Ja, er ist ein junger, netter Mensch, ein bisschen unpünktlich, aber mir treu ergeben. Und? Und infolgedessen geschieht nichts in Ihrem Haus, was nicht mein guter Booker in allen Einzelheiten brühwarm erfährt. So, Nancy. Oh, diese Person kann jetzt etwas erleben. Augenblicklich kommt sie aus dem Haus. Das wäre verfrüht. Oh, diese Kanaille. Ha, schimpfen Sie. Schimpfen Sie, das erleichtert. Herr Inspektor, ich bin für diese Mitteilung aufrichtig dankbar. Mein Mann hat zwar die Person selbst engagiert, aber wenn er das erfährt... Gottes Willen, das darf er doch nicht erfahren. Sie sollten der kleinen Klatschtante dankbar sein, denn wenn sie nicht geklatscht hätte, dann wäre ich nicht hier. Das wäre aus verschiedenen Gründen sehr zu bedauern. Aus welchen Gründen? Noch eine Tasse Tee, wenn ich bitten darf. Im obersten Stockwerk waren Sie nie. Warum nicht? Mein Mann hat es verboten. Und außerdem ist er abgesperrt. Nicht nur für mich, für jedermann. Wird gar nicht sauber gemacht. Nicht gelüftet? Nein. Merkwürdig, nicht? Ja. Wirklich. Sagen Sie mir bitte. Aber Sie dürfen nicht böse sein. Die Frage ist etwas heikler Natur. Seit wann haben Sie den Eindruck, dass etwas mit Ihrem Kopf, mit Ihrem normalen Verstand nicht in Ordnung ist? Ich hatte von jeher Angst davor. Meine Mutter. Ja, meine Mutter ist in geistiger Umnachtung gestorben. Aber das will doch nichts besagen, liebe Frau Bella. Nicht jede Geisteskrankheit ist erblich. Und selbst die Erblichen, die haben die Angewohnheit, ein oder zwei Generationen zu überspringen, wenn sie keine schwerwiegenden Gründe haben. Sie war damals so alt, wie ich jetzt bin. Ich will auch nichts beweisen. Ja, aber seit wir hier wohnen, geschehen Dinge? Zum Verrücktwerden. Hä? Weiß Gott. Ich bin nahe daran, vor Angst und Entsetzen verrückt zu werden. Sie sagen, seit Sie hier wohnen, hat Ihr Entsetzen mit diesem Haus etwas zu tun? Das Haus war mir von jeher unheimlich. Ja, das kann ich verstehen. Wenn einer von Natur aus noch nicht melancholisch ist, hier kann das werden. Ja, den Eindruck haben Sie auch. Dieses Drückende, nicht wahr? Es drückt. Es drückt wie eine schwere Last. Das obere Stockwerk. Aber wissen Sie das? Spüre ich den Fingerspitzen. Ja, damit hat es angefangen. Jetzt wird es interessant. Liebe Frau Weller, jetzt erzählen Sie mir mal ganz genau, was Sie von der Wohnung über Ihrem Schlafzimmer wissen. Nein, nein. Nein, das ist keine Wohnung. An der Eingangstür ist kein Schild. Auch nicht unten an der Haustür. Kein Mensch geht ein oder aus. Dann ist sie also zu vermieten. Nein, das nicht. Aber trotzdem. Na? Wenn ich abends allein in meinem Schlafzimmer bin, dann habe ich das deutliche Gefühl, dass über meinem Kopf jemand hin und her geht. Haben Sie Ihrem Mann etwas davon gesagt? Nein, das sind ja Wahnvorstellungen, würde er gesagt haben. Halluzinationen. Ist auch möglich. Wie soll ein Mensch da hinaufkommen? Ist doch alles abgesperrt. Ihr Mann hat einen Schlüssel. Sind Sie nie auf den Gedanken gekommen, dass er es sein könnte, der da oben herumgeistert? Doch. Wieso? Wie sind Sie auf den Gedanken gekommen? Wieso? Sie haben doch eben diese Vermutung geäußert. Ich wollte nur wissen, ob Sie die gleiche Vermutung gehabt haben. So gut. Es ist keine Vermutung. Ich weiß es. Dass er es ist, der da oben herumgeistert? Ja. Kommen Sie bitte. Ich weiß nicht, wie er hinaufkommt. Er geht nicht über die Treppe. Sehen Sie, das ist die Treppe. Das ist die einzige Möglichkeit, hinaufzukommen. Aber, ja, aber dann käme er doch hier durch die Wohnung, würde ich ihn doch sehen. Ich weiß nur, dass er jeden Abend, wenn er das Haus verlässt, wieder zurückkommt, wie ein Gespenst. Einmal ist er über mir. Ich höre ganz genau, wie unten die Haustür geht. Ich sehe ihn aus dem Haus kommen. Das kann ich durch das Fenster beobachten. Er biegt um die Ecke und man schaut darauf, aber er sieht mich nicht. Und dann, ich schaue auf die Uhr. Kaum 10 Minuten verstreichen, ich gehe hinauf in mein Zimmer. Schon beginnt der Spuk über mir. So, jetzt halten Sie mich meinetwegen für geistesgestört, aber es ist so. Ihr Mann ist kein Spukgeist und Sie sind nicht geistesgestört. Das wollen wir vor allen Dingen mal feststellen, verehrte gnädige Frau. Dass er da oben herumgeistert, ist keine Sinnestäuschung. Und dazu gehören auch keine übernatürlichen Kräfte, in ein Dach einsteigen. Das ist ganz leicht, über Dächer, über Feuerleitern. Jeder kleine Dieb, der wird Ihnen das bestätigen. Aber jetzt sagen Sie mir, seit wann Sie die Gewissheit hatten, dass er es ist, der da oben sein Wesen treibt? Das Licht. Wissen Sie, die Gaslampen. Das Licht geht herunter und wieder herauf. Das erzählen Sie mir mal im Sitzen, da ist es viel leichter. Ja. Nein, nein, nicht hier. Warum nicht? Lieber nicht. Der Sessel erweckt zwar keine Halluzination in mir, aber doch eine fatale Gedankenverbindung. Bitte schön. Ja. Wie war das nun? Also, haben Sie das Licht durch das Fenster gesehen oder spiegelte sich vis-à-vis? Nein, nein, hier in dem Zimmer. Diese Gaslampen erzählen mir alles, was oben vorgeht. Die Gaslampen, die hier brennen? Ja, schauen Sie, jetzt brennen die Lampen voll. Aber wenn irgendwo im Haus eine Flamme mehr als gewöhnlich angesteckt wird, dann brennen diese Lichter hier schwächer, ebenso in der ganzen Wohnung. Ah, dann ist zu wenig Druck in den Röhren. Das ist bei mir zu Hause genauso. Bitte, erzählen Sie mal weiter. Gern, Mr. Ruff. Ich bin so glücklich, mit einem Menschen darüber sprechen zu können. Sie können sich nicht vorstellen, wie furchtbar das ist, jeden Abend hier zu sitzen und zu warten. Jetzt sind die 10 Minuten um. Das Licht wird schwächer. Anfangs habe ich nicht weiter darauf geachtet. Mangelnder Druck, sagte ich mir. Es kann ja vorkommen. Aber als es mit unheimlicher Pünktlichkeit immer wieder geschah, da ging es mir auf die Nerven. Ich ging in der ganzen Wohnung herum, ins Souterrain, sah überall nach, ob irgendwo im Hause ein Licht mehr brannte als sonst. Und? Es brannte kein Licht. Ich meine, soweit habe ich meinen Verstand doch noch beisammen, um aus dieser Beobachtung den einzig möglichen Schluss zu ziehen. Es kann niemand anderer sein als er. Ich weiß nicht, warum er es tut, aber er geht über meinem Kopf herum, immer zu. Bald schnell, bald langsam. Und ich liege auf meinem Bett und werde wahnsinnig vor Entsetzen. Ich laufe die Treppe herunter. Ich komme herunter, ich zünde die Lichter an, sie brennen so düster. Stundenlang sitze ich hier und zermartere meinen Kopf. Was tut er da oben? Nacht für Nacht. Plötzlich beginnen die Lampen zu zucken. Lichter werden heller. Dann ganz hell, wie jetzt. 10 Minuten später höre ich seinen Schlüssel im Schloss. Die Haustür geht, er kommt die Treppe herauf. Meine liebe Frau Bella, Sie hätten Kriminalpolizist werden sollen. Wollen Sie sich über mich lustig machen? Nein, nein. Ich sage Ihnen das als Fachmann. Ihre Beobachtungen und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sind großartig, richtig treffend und enthalten eine Entdeckung von großer Bedeutung. Inwiefern? Lassen wir das mal vorläufig beiseite. Sagen Sie mir, ob diese Wahrnehmung der einzige Grund war, an Ihrem gesunden Menschenverstand zu zweifeln? Nein. Wie? Ist sonst noch was geschehen? Ich bitte Sie, lassen Sie mich. Ich kann darüber nicht sprechen. Doch. Doch, Sie können. Sie sind eine kluge Frau, eine klar denkende Frau. Und es ist wichtig. Auch für Sie. Verschweigen Sie mir nichts. Sie können mir getrost alles anvertrauen. Ach, das mit dem Gaslicht. Es hat mich in meiner Angst, wahnsinnig zu werden, nur bestärkt. Mein Gedächtnis spielt mir in letzter Zeit so merkwürdige Streiche. Zum Beispiel? Mein Mann gibt mir Sachen zum Aufbewahren. Und wenn er danach fragt, sind sie weg. Spurlos verschwunden. Auch andere Dinge. Seine Krawattennadel zum Beispiel oder sein Rasiermesser. Einfach weg. Ich suche verzweifelt in allen Ecken und Winkeln danach. Vergebens. Und mein Mann erregt so etwas furchtbar. Er durchsucht die ganze Wohnung. Bis er die Dinge schließlich unten in meinem Nähkörbchen findet. Oder dort in meiner Nähtischschublade. Oder unter meiner Matratze. In meinem Kopfkissenüberzug. Was weiß ich. Kurz bevor Sie kamen, war dieses Bild dort verschwunden. Ich hatte es versteckt, ohne die leiseste Ahnung zu haben. Zweimal war die Türe dort abgeschlossen, der Schlüssel war fort. Schließlich fand er sich in der Hülle meines Gebetbuchs. Ich kann mich an nichts erinnern. Mein Gedächtnis ist leer. Ich werde rasend. Ich bin krank. Ach ja, und dann die entsetzliche Geschichte mit meinem armen Hündchen. Was war mit dem? Die Pfote war ihm eines Tages mit einer Schere zerschnitten. Jack hat mir bewiesen, dass ich es getan habe. Ich habe die arme Carrie so zugerichtet. Im Dämmerzustand. Oh Gott, mir graut vor mir selbst. Mein innerstes Wesen tritt dazu. Tage hat es auch gesagt. Ich bin grausam, boshaft, gemein, heimtückisch. Seither darf ich das Hündchen nicht mehr sehen. Er sitzt jetzt im Souterrain, das arme Tierchen. Bin ich im Traum eine Verbrecherin? Oder ist das Böse, das ich tue, die Wirklichkeit? Träume ich jetzt? Vielleicht sind sie gar nicht da. Vielleicht träume ich jetzt. In Wirklichkeit verstecke ich gerade wieder etwas vor meinem Mann. Wer sind sie? Wo kommen sie her? Kommen Sie aus dem Irrenhaus, in dem meine Mutter gestorben ist? Sind Sie der Irrenwärter? Meine liebe Bella Holt, ich habe die Idee einer kleinen netten Medizin, würde Ihnen jetzt gut tun. Also doch, ich hab's gewusst. Sie sind der Arzt, mein Mann hat Sie geschickt. Keine Spur. Aber ich habe doch eine ausgezeichnete Arznei für Sie. Bitte hören Sie von Arzneien auf, mit Arzneien. Kann man keine Gemütskrankheit heilen? Das ist doch bei Ihnen auch nicht nötig. Mein Mann ist anderer Ansicht. Das Zeug, das er mir da mitgebracht hat. Wo ist das Zeug? Das ist das dort auf dem Nähtischchen. Meine Arznei hilft. Die hat schon mehr als in 1000 Fällen geholfen. Unentbehrlich für Jung und Alt, beseitigt Angstzustände, und verleiht Selbstvertrauen. Aber das gibt es doch gar nicht. Das werden Sie dann sehen. So, direkt aus Schottland. Haben Sie nicht zufällig zwei Gläser zur Hand? Aber wir können auch die Tassen nehmen. Wie Sie auch? Ich? Immer. Das ist meine liebste Medizin. Und wie schmeckt sie denn? Ja, also wie ein Gemisch von Nektar und Karbol. Haben Sie denn noch nie einen echten schottischen Whisky getrunken? Das Whisky? Ich trinke keinen Whisky. Ich kann keinen Alkohol vertragen. Da sehen Sie mal, wie Sie Ihre Fähigkeiten unterschätzen. Und warum unterschätzen Sie Ihre Fähigkeiten? Weil Sie keinen Whisky trinken. Beim ersten Schluck ist die Angst weg. Und beim zweiten kommt das Vertrauen zurück. So, zum Wohle. Sagen Sie mal, haben Sie jemals etwas von der Droschkenkutschertante gehört? Droschkenkutschertante, wer ist denn das? Na, schauen Sie mal, wie reizend Sie lächeln können. Ich glaube, der Wundertrank, der wirkt schon. Was? Jawohl. Na? Schmeckt er? Ich kenne ihn ja, ich erinnere mich. So, doch, ja. Ja. Als ich noch klein war, hat mir meine Mutter immer Whisky als Medizin gegeben, wenn ich Fieber hatte. Eine vernünftige Frau. Ich glaube, Sie sind der geborene Whisky-Trinker, liebe Frau Weller. Jawohl. Auf das Wohl Ihrer klugen Mama. Ich danke Ihnen, Großvater. Aber Sie wollten mir doch etwas von einer Droschkenkutschertante erzählen. Wer war das? Das war ein Original. Hier aus der Gegend? Ja, in unmittelbarer Nähe, hier. Alice Barlow war der Name. Abby nannte die Droschkenkutscher sie hier in London. Aber hier in dem Viertel hieß sie nur die Droschkenkutschertante. Die Droschkenkutscher waren ihr Steckenpferd. Denn sie hat sie mit Regenmänteln, mit Fäustlingen, mit Fußsäcken und Decken beschenkt, weil die Leute taten ihr so leid, wenn sie im Schnee und Regen auf dem Kutschbock saßen. Den Arbeitsunfähigen, den hat sie sogar eine Rente ausgesetzt. Ja, sie konnte sich das leisten, sie war reich, sie war sogar sehr reich. Verrückt, sagen die Leute. Aber ich wünschte, alle Leute wären so verrückt, den frierenden Decken und Mänteln und den Arbeitsunfähigen eine Rente zu geben. Haben Sie die Dame gekannt? Wie man es nimmt. Ich habe sie nur einmal gesehen, damals, als sie mit durchschnittener Kehle am Boden, am Kamin ihres Wohnzimmers lag. Entsetzlich. Wann ist denn das gewesen? Vor 20 Jahren. Herr Inspektor, haben Sie die Absicht, mir alle interessanten Fälle aus Ihrer langjährigen Praxis auf so spannende Weise zu erzählen? Ich glaube nicht, dass das meinen Nerven besonders zuträglich wäre. Nur diesen einen Fall. Gut. Ja. In der Presse hieß es damals der Fall der Barlow. Rubinen. Die gute Alice hatte nämlich nicht nur ein gutes Herz, sondern auch den kostbarsten, wertvollsten Rubinenschmuck von Großbritannien. In ihrem Familienkreise hieß es damals, die gute Alice wäre ein bisschen zu sorglos mit den Kostbarkeiten umgegangen. Im Schlafzimmer hat sie den Schmuck aufbewahrt. Sie wohnte im oberen Stockwerk. Die Dienerin, nur etwas jünger, stocktaub, die wohnte im Souterrain. Sehr interessant. Das wird noch interessanter. Der Mörder drang, wie die Untersuchung ergab, um 10 Uhr abends, nachdem die Dienerin schlafen gegangen war, in das Haus ein. Die Mordtat geschah kurz nach 10 Uhr im Wohnzimmer. Und jetzt kommt das Merkwürdige. Der Mörder blieb im Haus. Erst im Morgengrauen hat er sich entfernt. Wie die Untersuchungen ergeben haben, hat er nur ein paar billige Schmuckstücke mit sich gehen lassen. Aber das Haus war in einem furchtbaren Zustand, aufgewühlt von oben bis unten. Im Zimmer der alten Dame lag alles wild herum. Die Polster der Möbel, die Betten, die Tapete war mit einem blutigen Messer aufgeschlitzt. Ich war gerade kurz vorher zur Kriminalpolizei versetzt worden. Ich kam vom Straßendienst. Aber ich muss Ihnen gestehen, der Anblick der Mordstätte hat in mir einen so grausigen Eindruck erweckt, den ich bis heute nicht losgeworden bin. Das kann ich Ihnen nachfühlen. Und wie hat man den Mörder entdeckt? Überhaupt nicht. Die Kriminalpolizei stand auf dem Standpunkt, dass es sich um den Racheakt eines Besessenen handelte. Ich hatte eine ganz andere Theorie, aber ich war nur eine kleine Null. Ich durfte nur die entfernten Verwandten vernehmen. Die Hauptuntersuchung lag in anderen Händen. Und was war Ihre Theorie? Dass die sorglose Dame im Gegenteil sehr sorgfältig war und viel gescheiter als der Mörder. Der Mann hat gemordet, um die Juwelen zu rauben. Das ist ja klar. Aber wie wenn die alte Dame den Schmuck so raffiniert versteckt hätte, eingemauert oder vergraben oder im Gebälk verborgen, sodass der Mörder sich um den Lohn seiner Tat gebracht sah. Denn die einzige Person, die ihm das Versteck hätte zeigen können, lag tot vor ihm mit durchschnittener Kehle auf dem Boden. Und deshalb? Richtig, richtig. Daher auch die entsetzliche Unordnung in dem Haus. Stellen Sie sich den Raubmörder vor. Die ganze Nacht sucht er fieberhaft nach den Steinen. Er holt die Bilder von den Wänden, schneidet sie aus den Rahmen heraus. Vielleicht, dass der Schmuck dahinter sitzt. Aus Schränken und Kommoden zieht er die Schubladen heraus. Böden werden zertrümmert. Vielleicht gibt es einen doppelten Boden, die Teppiche hochgerissen. Schon graut der Morgen. Nichts hat er gefunden als eine Handvoll Schmuck. Billigen Schmuck. Schrecklich. Tja, und hat die Polizei den Schmuck dann schließlich gefunden? Nein. Ja, dann hat ihn der Mörder zum Schluss doch noch entdeckt und mitgenommen. Das ist auch die Annahme von Scotland Yard, eine plausible Annahme. Und dann haben sie aber den Fall ruhen lassen. Aber mich hat er nicht ruhen lassen. Wie? Sie glauben, dass der Mörder noch lebt und sich ungestraft seines Raubes erfreut? Dass er noch lebt, davon bin ich überzeugt. Dass er sich seines Raubes erfreut, das ist unwahrscheinlicher. Wieso? Weil ich der Ansicht bin, dass er den Berlus-Schmuck immer noch nicht gefunden hat. Ja, aber dann müsste er ja noch dort sein, wo ihn die Kutschertante versteckt hat. Das halten Sie für möglich? Mehr als möglich. Und wenn meine Theorie stimmt, nun halten Sie mich für einen Narren, liebe Frau Bella, was? Nein, es scheint mir nur, dass Sie sich da in etwas verrannt haben. Das mag sein, ja. Aber es wäre doch zu schön, wenn es sich nach so langer Zeit, wo ich schon pensioniert bin, herausstellen würde, dass ich recht gehabt habe. Oh, das wäre also für meine alten Tage die größte Freude, die ich haben könnte. Tja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, lieber Inspektor. Danke. Ja, ich weiß aber nur nicht, was ich Ihnen dabei nützen kann. Oh, das haben Sie schon getan, mehr als ich sagen kann. Wieso? Durch Ihre Klugheit, durch Ihre Beobachtungsgabe, Ihre Logik. Sagen Sie, sind Sie nicht auch der Meinung, dass unser Raubmörder immer noch die Hoffnung hegt, den Schatz zu finden? Oh ja, das ist wohl möglich, aber... Nein, nicht wahr? Warum soll er nicht warten? 10, 15, 20 Jahre warten. Längst ist Gras über seine Untat gewachsen, das Haus steht immer noch da, es ist sogar zu verkaufen. Warum soll er das Haus mit dem ungehobenen Schatz nicht kaufen und seine Nachforschungen da wieder ansetzen, wo er sie in der Mordnacht abbrechen musste. Als Hauseigentümer hat er Zeit. Oh, und Ruhe! Still! Das Licht, das Gaslicht hat gezuckt. Jetzt geht es herunter. Jetzt ist er zurückgekommen und hat oben das Gas angezündet. Merkwürdig. Sie müssen fort. Langsam. Er merkt es. Langsam. Er merkt alles. Liebe Bella Reuth, Sie dürfen jetzt nicht den Kopf verlieren. Sie sehen, meine Theorie ist richtig. Wir sind in dem Haus. Was? In welchem Haus? In das der Mörder zurückkehrt. Das Haus der Kutschertante. Hier in dem Zimmer. Da war ich vor 20 Jahren. Hier am Kamin lag die Leiche der alten Dame. Und der Mörder durchsuchte das Haus, wütete im oberen Stockwerk. Er suchte bei Kerzenlicht. Heute brennt da Gaslicht. Wissen Sie, was ich meinte, wenn ich Sie bat, nicht den Kopf zu verlieren? Aber das oben ist mein Mann. Ja, Bella. Ihr Mann. Kommen Sie, trinken Sie. Trinken Sie. Bitte schön. Noch einmal. Kommen Sie. Sehr wunderschön. Schmeckt. Das Gesicht. Zimmer? Auf diesem Sessel? Wie können Sie das behaupten? Ich war ja vor 20 Jahren hier. Sie sind wahnsinnig, das ist doch mein Mann. Ich bin seit 4 Jahren mit ihm verheiratet. Ja, darauf komme ich noch zu sprechen. In 4 Jahren lernt eine Frau einen Mann kennen, wenn Sie mir noch so viel Whisky geben. Ich glaube Ihnen nicht. Bella Reut. Bitte sagen Sie nicht immer Reut zu mir. Ich bin Mrs. Manningham. Eins nach dem anderen. Unter den Cousinen, Neffen und Großneffen der Verstorbenen, die man mir zur Vernehmung anvertraut hatte, befand sich ein junger Mann namens Sidney Power. Haben Sie mal davon gehört? Power? Sidney Power, sagt Ihnen der Name etwas? Nein. Ich habe ein schlechtes Zahlengedächtnis, aber ein gutes Gedächtnis für Gesichter. Und dieses Gesicht des Power ist ungefähr vor 5 Wochen vor mir aufgetaucht. Na ja, das war gar nicht so einfach. Der Mann war ja 20 Jahre jünger damals. Aber das ist das gar nicht, was mich so irritiert hat. Was? Die Dame, die dabei war, und der Ort, wo ich die beiden sah. Eine Dame. Wer war die Dame? Sie. Und der Ort war unter dem Haustor. Sie ging in einen Kolonialwarenladen, kam zurück und ging wieder ins Haus. Kann man also sagen, dass diese Sidney Power mein Mann ist? Wenn Sie mich das vor fünf Wochen gefragt hätten, hätte ich gesagt, ja. Jetzt heißt meine Antwort, nein. Sagen Sie, wollen Sie mich wahnsinnig machen? Meine liebe, gute Frau Weller, etwas Furchtbares steht Ihnen bevor. Ihr zukünftiges Leben, Ihr Glück, Ihre Freiheit und Ihr Verstand hängen davon ab, ob Sie in den nächsten Augenblicken, in den nächsten 2, 3 Stunden das Richtige tun. Wenn Sie diesen Augenblick versäumen, ist es aus, für immer aus. Wieso? Ich habe es Ihnen schon gesagt, es gab keine Gefahr, dass Sie den Verstand verlieren. Aber es besteht und bestand eine Gefahr, dass man auf eine raffinierte Weise Sie um den Verstand bringt. Wer, das muss ich wohl nicht sagen. Aber warum? Warum nur? Weil er sich heimlich als Verbrecher in sein eigenes Haus schleicht, etwas sucht, was er seit 20 Jahren nicht gefunden und deswegen einen Mord auf sein Gewissen geladen hat. Er heißt ebenso wenig Manningham, wie ich Johnny heiße. Er ist der Mörder von Alice Barlow, Sidney Power. Den Namen hat er sich selbst zugelegt. Er hat nicht nur dieses, auch das Nachbarhaus gekauft. Und fast jeden Abend geht er in dieses Haus, in das unbewohnte Nebenhaus. Dort geht er über den Estrich aufs Dach, um den Schornstein herum, über die Brandmauer auf dieses Dach, und kriecht durch ein Dachfenster in die Bodenräume, kommt so in den oberen Stock, wo die Ankleide und Waschräume der Kutschertante sind. Und noch einmal, Sie sind nicht wahnsinnig. Er suggeriert es Ihnen, dass Sie wahnsinnig sind. Danken Sie Ihrem Schöpfer, dass ich so rechtzeitig gekommen bin und Sie aus dem Wahnsinnstreiben befreit habe. Seien Sie froh, dass Sie mit dem Schurken nicht verheiratet sind. Sie sind doch wahnsinnig. Jack und ich sind richtig getraut. Ich habe meine Auskünfte eingeholt und bin dabei auf die Existenz einer Frau gestoßen, die 6 Jahre mit ihm gesetzlich verheiratet ist. Und nicht gestorben und auch nicht geschieden. Und wo lebt diese Frau? Oh, irgendwo in Australien. Da hat er auch eine Zeit lang gelebt. Das wussten Sie auch nicht. Was? Ja. Er wusste warum. Schade, dass wir diese Frau nicht zur Stelle haben. Dann könnten wir ihn wegen Bigamie verhaften. Finde mich da in einer gewissen Klemme. Sie scheinen Ihre Sache noch nicht ganz sicher zu sein. Oh, doch. Ganz, ganz sicher. Aber ich kann einem hohen Gericht doch das Gaslicht nicht als Zeugen anbieten. Ich brauche Unterlagen, sichtbare Beweise. Und dafür bin ich hier. Und dabei sollen Sie mir helfen. Und Sie halten mich für eine Frau, die Ihren Mann verrät? Den Mann, der Sie verraten hat. Eine Frau muss zu Ihrem Mann halten, was auch kommen mag. Bella Reut, glauben Sie, dass ich Sie belüge? Nein. Ich glaube Ihnen. Was für Beweise brauchen Sie? Ausweispapiere, Korrespondenzen. Das muss doch hier irgendwo in der Wohnung sein. Aber wo? Vielleicht in dem Schreibtisch. Das ist der hier. Geben Sie sich keine Mühe, er ist verschlossen. Nur Geduld, der wird auch zugänglicher werden. Ich habe Talent zum Einbrecher. So. Nein, halt! Nein, das erlaube ich nicht, das muss er doch merken. Arbeiten wir zusammen oder arbeiten wir nicht zusammen? Wir arbeiten zusammen. Gut. Und dann gestatten Sie, dass ich meinen Rock ausziehe, in Hemdsärmeln. Da geht es noch mal so gut. So. Bitte, bitte, bitte passen Sie auf, dass Sie nichts beschädigen, merkt es. Ja, der Schlüssel passt. Dann kriegen wir das Ding auch wieder zu, ohne dass ein Mensch was merkt. Ah, nur jetzt werden wir sehen. Halt! Gottes Willen, sehen Sie nicht? Ich sehe ja schon. Das war's, Licht. Hier. Das Licht. Ah, schade. Leise. Bitte gehen Sie schleunigst. Bitte. Gott segne die Gasbeleuchtung. Eine großartige Erfindung. Aber sagen Sie, warum ist er zurückgekommen so früh? Ist er eben erst draufgekommen? Er tut immer das Unerwartete. Bitte gehen Sie. Beeilen Sie sich. Wollen Sie bitte so lieb sein und Ihrer Elisabeth läuten. Wieso? Ja? Was wollen Sie denn von ihr? Tun Sie, was ich Ihnen sage. Ja, wir haben ja Zeit. Und was soll ich nur sagen? Warum gehen Sie denn nicht? Hä? Sie müssen weg sein, ehe er um die Ecke kommt. Er ist doch noch oben auf dem Dach. Glauben Sie, er kann durch das Fenster gleich zu uns hereinspringen? Nein, hexen kann er nicht. Das hat er bewiesen. Haben wir nichts liegen lassen? Nein. Und doch. Ihre Whiskyflasche. Ich sage es ja, die geborene Kriminalpolizistin. Vergessen Sie die Gläser nicht. Nein. Gehen Sie nur. Mäßen? Kommen Sie rein. Machen Sie die Tür hinter sich. Ja, mein Herr. Würden Sie Ihrer Herrin und auch mir einen großen Gefallen tun. Aber mit Vergnügen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie auf mich zählen können. Was soll's sein? Der Herr des Hauses wird gleich wieder erscheinen. Und ich möchte nicht, dass er mich aus seinem Haus kommen sieht. Würden Sie mich vielleicht für eine kurze Zeit in Ihrer Küche verstecken können? Im Backofen? Ja, gern, aber... Das ist kein Aber. Bitte gehen Sie endlich. Er wird gleich kommen. In der Küche geht's nicht. Nancy ist da. Nancy hat Ausgang, das haben Sie mir doch selbst gesagt. Ja, schon, aber sie ist noch nicht weg. Sie wartet auf ihren Jüngling, der hat sich wahrscheinlich verspätet. Ich kann ihn doch nicht herzaubern. Och, vielleicht hat er Nancy versetzt. Nancy, hat sie mich gehört? Hat sie mich kommen hören? Nein, da war sie Gott sei Dank in der Waschküche. Sie weiß nicht, dass Madame Besuch hat. Also in der Küche geht's nicht? Nein. Wo sonst? Denken Sie nach, ganz schnell, wo sonst? Ja, na? Ah, ja. Nein, da geht's nicht. Das ist die Garderobe, da hat der Herr seine Sachen. Ach, wohin? Doch, gehen Sie dahin. Hinten im großen Wandschrank, wo seine Sommeranzüge hängen. Da kommt er nicht hin. Sie sind ein Juwel, das wird gemacht. Hier, schau. Ein Augenblick, liebe Bella. Ja, Elisabeth, ich habe solche Angst. Aber du so entsetzt. Das brauchen Sie gar nicht, liebe kleine Frau. Der Alte versteht sein Geschäft. Ist doch ein reizender Mensch und so tüchtig und taktvoll. Ist taktvoll? Hätte er weggehen sollen. Der weiß, was er will. Der macht das schon richtig. Verlassen Sie sich drauf. Ihr Vertrauen ehrt mich. Und schönen Dank für die tadellose Unterkunft. Und Sie gehen jetzt sofort ins Bett. Sie gehen auf Ihre Kammer und machen vorher das Licht aus. Ich will nicht ins Bett, bitte. Ich möchte nicht ins Bett. Keine Widerrede. Sie gehen ins Bett, Sie haben Kopfschmerzen. Rasende Kopfschmerzen. Ja. Kümmern Sie sich um Ihre Herrin. Ja. Sie haben geläutet, Herr. Wo ist Mrs. Manningham? Soviel ich weiß, im Bett. Sie hat Kopfweh. Sie sagte, sie wolle sich hinlegen. Lächerliche Empfindlichkeit. Gute Nacht, Herr. Lissy! Ja? Warum haben Sie den Tisch nicht abgeräumt? Entschuldigen Sie, ich wollte es gerade tun. Wollen Sie nicht noch zu Abend essen gehen? Und ob ich will, aber nicht hier. Sie gehen noch mal weg? Allerdings. Ich bin nur gekommen, um einen frischen Kragen umzulegen. Darf ich Ihnen einen holen? Wissen Sie denn, wo meine Kragen liegen? Ja, in der Garderobe. Soll ich Ihnen einen bringen? Wissen Sie auch, welchen Kragen ich haben will? Oh, ich weiß schon. Da wissen Sie aber mehr als ich. Überlassen Sie dieses Geschäft mir. Bitte, liebe Lissy. Lissy! Ja, bitte? Lissy, was hatten Sie heute für einen Eindruck von meiner Frau? In welcher Beziehung, Nilgar? Im Allgemeinen, was Ihre Gesundheit angeht. Ich weiß nicht, Mr. Manningham. Sie fühlt sich wohl nicht recht in Ordnung. Das kann man wohl sagen. Und wissen Sie, wo sie nicht recht in Ordnung ist? Nein, Mrs. Manningham hat... Also, ich bin am Ende mit meiner Weisheit. Das können Sie mir glauben. Das glaube ich gern. Wissen Sie, wo meine Schwiegermutter gestorben ist? Nein. Im Irrenhaus. Völlig geistesgestört. Aber nein. Ja, die Ärzte waren ratlos. Und derartige Krankheiten sind erblich. Ich habe schon einen Arzt ins Vertrauen gezogen. Ich habe lange mit mir gekämpft. Aber es muss sein. Morgen kommt und untersucht meine Frau. Es muss etwas geschehen, so schwer es mir auch fällt. Nein. Sie wissen ja am besten, was sich hier abspielt. Ja. Ja. Sie können doch alles bestätigen. Ja, das kann ich. Dass meine Frau geisteskrank ist, die unsinnigsten Dinge stiehlt, versteckt, verliert, immer zu Kopfweh hat, melancholische Anfälle, stundenlang nichts redet, Angstzustände bekommt, Schreikrämpfe, tagelang im Dunkeln sitzt. Werden Sie nichts vergessen? Nein, ich vergesse nichts. Auch nicht diese bodenlose Geschichte mit dem Hund. Das müssen Sie auch sagen. Ich werde alles sagen. Ich danke Ihnen, Lissy. Bleiben Sie nur bei dem, was Sie jetzt gesagt haben. Lassen Sie sich durch nichts beirren. Sie werden belohnt werden. Gute Nacht, Lissy. In einem hat der gnädige Herr recht. Sie werden belohnt werden, aber anders, als er sich das denkt. Und nicht von ihm. Wir werden später darüber sprechen, wenn ich Zeit habe. Ja? Jetzt holen Sie mir bitte Mrs. Manningham. Ja. Warum ist er zurückgekommen? Was hat er denn gewollt? Nur einen frechen Kragen. Würden Sie mir bitte Licht machen? Vorsicht, wenn er jetzt zurückkommt, kommt er direkt von der Straße. Da warnt uns das Geistlicht nicht mehr. Ja, das ist richtig. Aber dieses kleine Risiko müssen wir in Kauf nehmen. Und dann ist es nur noch ein Kinderspiel. Wir müssen jetzt Geduld haben. Oh Gott, jetzt kommt er schon wieder zurück. Sie müssen weg. Schauen Sie durch das Fenster. Hm? Ja. Rücksichtslos, diese Störungen. Ja, das war bloß Nancy. Mit dem Kavalier. Benutzen Ihre Mädchen immer den Herrschaftsausgang? Die immer. Ah, sehen Sie, zureden hilft, da macht der Altkasten schon mit. Ja, das ist aber allerdings eine armselige Ausbeute. Nicht ein einziges Ausweispapier. Als sie endlich eingedrungen, fanden die zwei schweren Jungen nur die alte Trikottaille. Was haben Sie da in der Hand? Der Kommerzienratskanal. Ist nur eine Rechnung. Ja. Nur eine Rechnung. Die Rechnung einer Kolonialwarenhandlung. Er Inspektor. Bitte verzeihen Sie mein anfängliches Misstrauen, denn Sie haben recht. Dieser Mensch ist der erbärmlichste Schuft auf Gottes Erdboden. Diese Rechnung, er hat sie mir zur Aufbewahrung gegeben. Heute Abend, kurz bevor Sie kamen, ging er tobend weg, weil sie verschwunden war. Er werde mich ins Irrenhaus sperren, hat er gedroht, wenn sie nicht zum Vorschein kommt. Na ja, dann ist er wieder da. Er hat den zärtlich besorgten Gatten gespielt. Er hat versprochen, mit mir zum Edwin Booth Gastspiel zu gehen. Oh ja, jetzt verstehe ich. Diese Gemütserschütterung, der plötzliche Umschlag sollte mich völlig um den Verstand bringen. Und ihn in den Besitz meines Vermögens. Oh Gott, wie scheußlich! Ja, reiche Leute hat er gern. Lassen Sie sehen, ob da noch etwas ist. Oh, meine Uhr. Und meine Brosche, die er mir selbst geschenkt hat. Erst geschenkt und dann gestohlen. Ach, wenn er sie nur gestohlen hätte, aber nein. Diese Uhr verschwand vor 14 Tagen. Die Brosche vermisse ich schon seit einem Vierteljahr. Er sagte, ich hätte sie aus pathologischer Boshaftigkeit versteckt. Jeden Zoll der Wohnung hat er durchsucht. Sogar die Dielen hat er aufgehoben. Aber nach den Kleinigkeiten hat er nicht gesucht, sondern nach den Barlerobinen. Ich sage Ihnen, meine Theorie ist richtig, Herr. Er hat den Schmuck noch nicht gefunden. Aber Sie, lieber Graf, Sie haben, weiß Gott, Schätze gefunden. Unschätzbare. Ja, ja, aber hier nur theoretisch. Die praktische Ausbeutung ist gleich null. Das ist hier auch noch so ein schwieriger Brocken. Hat er das jemals aufgedeckt? Nein, ich habe es jedenfalls nie gesehen. Also da hilft kein Zureden, nur Gewalt. Hier muss man einen chirurgischen Eingriff vornehmen. Wollen Sie sie aufbrechen? Wenn mein Arm und dieses Patentwerkzeug mich nicht im Stich lassen. Ja. Was soll ich denn sagen, wenn er zurückkommt? Das wird er merken. Ihrem Köpfchen wird schon das Richtige einfallen. Aber wenn ich hier die Unterlagen nicht finde, dann bin ich aufgeschmissen. Also gut, brechen Sie sie auf. Rasch. Ich komme vor wie ein Zahnarzt. Keine Angst, ganz ruhig. Halten Sie mal still. Ganz ruhig. So. Leer, vollständig leer. Tut mir leid, mein Kind. Wir haben das Spiel verloren. Nein. Nein, Sie dürfen es nicht verloren geben. Das geht nicht. Es muss irgendetwas geschehen. Denken Sie doch nach, Sie sind doch Detektiv. Richtig. Ich danke Ihnen, dass Sie mich erinnert haben. Man wird eben älter, nicht wahr? So, jetzt machen wir erstmal alles hier wieder in den Kasten, wo es hingehört. Wo ist die Uhr? Hier. Und dann hier die Schall links an der Seite. Nein, etwas mehr zur Mitte. Zur Mitte? Hier, ja. So. Das ist die Brosche. Mhm. Nett, aber nichts wert. Aber nett. Eigentlich etwas mehr für eine ältere Dame. Wann hat er Ihnen denn die geschenkt? Nach der Hochzeit. Hat er sich ja irgendwo aus zweiter oder dritter Hand gekauft für einen Pappenstiel. Oh. So, jetzt ist alles wieder an seinem Platz. Zweite und dritte Hand. Woher wissen Sie das? Weil im Innern der Brosche eine Widmung ist. Im Innern der Brosche? Ja, aber nicht für mich. Ich habe das erst zufällig vor einem halben Jahr entdeckt. Das muss ich mir dann noch einmal anschauen. Mir ist, als hätte ich so etwas schon einmal gesehen. Wo ist denn die Widmung? Da drinnen, sehen Sie? Schauen Sie, man muss die Nadel so rübergeben. Nur dann geht es auf. So, hier ist sie. Das ist ja merkwürdig. Was sind denn das hier für Löcher? Da waren Steine drin, die habe ich rausgetan. Die saßen so locker. Ja, könnte man die mal sehen? Die Steine? Doch, ja. Oh ja, ich glaube, die habe ich in eine Vase getan. Oh, das möchte ich mir gerne mal anschauen, wenn es geht, liebe Frau Bella. Ja, gern. Ja, in einer von den Vasen müssen sie sein. Da ist nichts drin. 9 Stück müssen es sein. Da sind welche. Das heißt, wenigstens ein Teil. Genügt Ihnen das? Schauen Sie, dass Sie die anderen auch finden. Ja. Haben Sie die Widmung gelesen? Ja, warum? Meine teure Mary in Treue, CB, 16. September 1849. Fällt Ihnen dabei etwas auf, B? Nein, nein, da irren Sie sich. Das heißt ganz bestimmt nicht Bella. Ja, ja, ja, allerdings. Haben Sie die 4 anderen Steine gefunden? Oh ja, hier. CB. 1, 2, 3, 4. Ein Erbstück. Jetzt habe ich's. Meine liebe verehrte Frau Bella, sind Sie jemals in Ihrem Leben von einem pensionierten Polizeibeamten umarmt worden? Was heißt das? Dieses Ereignis steht Ihnen aber unmittelbar bevor, meine Liebe, meine fabelhafte Bella. Verstehen Sie mich immer noch nicht? Nein, was ist denn? Das hier ist der Barlow-Rubinenschmuck. Nein. Hm? CB. Der Vater von der Kutsche. Der Charles Barlow. Ja. Was Sie da sehen, das sind 12.000 von Sterling. Sehen Sie sich die Dinger noch einmal an, denn morgen Vormittag, da sind Sie bei der Königin. Denn die Kutschertante hat der Königin in ihrem Testament diesen Schmuck vermacht unter der Bedingung, dass die Droschenkutscher von London jedes Jahr ein Essen bekommen. Ah, oh, wirklich sind die schönsten Rubine der Welt. Und ich habe sie auf dem Kamin herumliegen lassen, wie abgerissene Hemdenknöpfe. Ich sagte Ihnen ja, dass die alte Dame gescheiter war, als wir alle zusammen der Mörder im Begriff. Hier, das war das Versteck. Ein simpler Kleiderverschluss, den sie immer bei sich trug. Und immer vor Augen hatte. Ich hab gewusst, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe. Auf einer alten Fotografie von ihr, auf dem umfangreichen Busen. Ich bin also doch noch nicht so verkalkt, wenn ich auch pensioniert bin. Sergeant Ruff, ich bewundere Sie. Keine falschen Komplimente. Einen Augenblick. So, das legen Sie wieder an seinen Platz. Ja. Sie wollen doch jetzt nicht weggehen? Ach, schleunigst! Sie wollen mich meinem Schicksal überlassen? Aber nein! Was haben Sie denn vor? Zu Ihrem Schutze Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Wann kommt denn dieser Herr heute nach Hause? Im Allgemeinen kommt er nicht vor 11. Na, danke schön. Vielleicht reicht das. Hoffentlich geht er nicht heute von seinen Vorsätzen ab. Ach, Sie wollten doch noch irgendwo nach seinen Ausweispapieren suchen. Ja, das ist der schönste Ausweis. Dann wollen wir mal sehen, was die hohen Behörden damit anfangen. Was soll denn ich jetzt tun? Sie können der irdischen Gerechtigkeit keinen größeren Dienst erweisen, als sofort ins Bett zu gehen. Aber Ihre Kopfschmerzen sind schlimmer geworden. Sie müssen sofort ins Bett. Sie sind krank. Sie gehören ins Bett. Nein, bitte gehen Sie nicht. Lassen Sie mich jetzt nicht allein. Jetzt nicht. Wenn er jetzt zurückkommt, ich weiß genau. Was wissen Sie genau? Es passiert etwas. Wenn Sie jetzt weggehen und er kommt zurück, passiert etwas Furchtbares, ich weiß es. Wenn Sie da sind, dann habe ich Mut und Selbstvertrauen. Aber wenn Sie nicht mehr hier sind, dann ist alles genauso wie vorher. Schlimmer noch. Ich lasse Ihnen einen Stellvertreter da. Das gibt Ihnen Mut und Selbstvertrauen. Was furchtbare Zeug? Riechen Sie. Whisky. Den können Sie sogar in der Nähe Ihres sogenannten Mannes trinken. Aber trinken Sie sich keinen Rausch an. Auf Wiedersehen, liebes Kind. Glück auf den Weg, Großvater. Haben Sie geläutet, Nilger? Allerdings, Nancy. Das ganze Haus hat sich anscheinend schlafen gelegt, ohne daran zu denken, dass wir noch eine Kleinigkeit essen wollen. In der Küche steht alles bereit, gnädiger Herr, wie immer. Das Hereinbringen ist ja sonst Sache der gnädigen Frau, nicht wahr? Ganz recht, kleine Nancy. Dann übernimmst du jetzt die Funktion der gnädigen Frau. Gern. Und bringst mir die Milch und das Gepäck. Mit Vergnügen, gnädiger Herr. Und geh gleich hinauf zu meiner Frau. Sag ihr, sie soll in 10 Minuten hier unten sein. Ich habe mit ihr zu reden. Ja. Ein schönen Gruß von der gnädigen Frau. Der Kopfschmerz, möchte schlafen. Kannst du dich zufällig erinnern, dass die gnädige Frau einmal keinen Kopfweh gehabt hat? Nicht, dass ich wüsste, gnädiger Herr. Bring bitte den Mantel hierher, mein Kind. Sag einmal, Nancy, seit wann erledigt man seine Hausarbeit im Abendkleid? Ich bin eben erst nach Hause gekommen. Du kannst zumindest pünktlich nach Hause kommen, vor 11. Man muss schließlich eine gewisse Grenze einhalten. Muss man? Dann wünsche ich wohl zu ruhen, gnädiger Herr. Nancy. Gnädiger Herr. Komm einmal näher. Na genug, gnädiger Herr. Weißt du, warum ich dich engagiert habe? Weil du Augen im Kopf hast. Bist mit deiner Wahl zufrieden, hast ja lange genug gebraucht. Na, das gefällt dir, das kann die nicht. Die? Von wem redest du? Du weißt ganz gut, wen ich meine. Du brauchst nicht eifersüchtig zu sein. Eifersüchtig auf seine Tränensoße. Und weißt du, Nancy? Soll ich vielleicht noch einmal die Funktion der Gemahlin übernehmen? Nicht wahr? Das schmeckt besser als ewiges Kopfweh. Weißt du, Nancy, wir wollen... Du kannst mich ruhig auf den Mund küssen, alles echt. Das ist was anderes als so ein Bleichgesicht. Weißt du, Nancy, ich will... Ach, du liebes bisschen. Willst du vielleicht lieber deine Milch trinken? Nancy, wir wollen uns für morgen verabreden. Da haben wir es gemütlicher. Morgen sind wir ganz unter uns. Ich rede keinen Unsinn. Wenn ich es dir schwöre. Es ist bestimmt gelogen. Ich glaube keine Silbe. Also was willst du denn? Gib mir ein Pfand. Ein Pfand? Wozu? Dass wir es morgen, du hast doch selber gesagt, gemütlich haben. Dass das Bleichgesicht uns nicht im Wege ist. Also gut, was soll ich dir denn? Na schön. Aber du darfst es erst anlegen, wenn ich es dir erlaube. Was schenkst du mir denn, mein Engel? Na nun. Hast du keine Kraft mehr, Liebling? Na, was ist? Du kriegst es morgen. Morgen, immer zu morgen. Nancy, du musst so gut sein und sofort zu Mrs. Manningham gehen. Was soll ich denn bei deiner Alten? Sie soll sofort herunterkommen, ganz gleich. Ob sie Kopfweh hat oder sonst irgendeine Gehirnkrankheit. Das soll ich ausrichten, genau so? Ja. Damit wirst du keinen Erfolg bei ihr haben. Sie hat sich nämlich eingeschlossen. Dann werde ich selbst. Die Tür einschlagen. Die Tür ist ziemlich fest, kann ich dir sagen. Ich würde es erstmal auf eine manierliche Art versuchen. Gar nicht dumm, auf manierliche Art. Nancy, du bringst mich auf eine Idee. Willst du einen Liebesbrief schreiben? Ich bin hier wohl überflüssig. Noch nicht. Geh hinunter und hole den kleinen Köter herauf. Carrie, was willst du denn mit Carrie? Tu, was ich dir sage. Jawohl, Euer Lordschaft. Halt! Es geht auch ohne. Der Köter braucht gar nicht da zu sein, wenn sie es nur glaubt. Der Spaß wird dadurch noch amüsanter. So. Und das schiebst du jetzt der schwachsinnigen Person unter der Türe hindurch in ihr Zimmer hier. Wird gemacht, mein guter Jack. Scheint dir ja prächtig zu schmecken. Na, umso besser. Setz dich dort in den Sessel. Wo ist Carrie? Carrie, wovon sprichst du? Mein Hund. Du hast doch eben behauptet, er sei hier. Du redest irre. Ich weiß von keinem Hund. Dann bist du geisteskrank. Du Arme, du weißt nicht mehr, was du redest und tust. Du hast mir doch eben noch geschrieben, dass mein Hund hier sei. Großvater hat recht. Wenn hier im Haus einer verrückt ist, dann bist du es. Großvater? Was sagst du da? Ach, hier läuft wohl neuerdings dein verstorbener Großvater herum. Komm, komm, setz dich hübsch hierher in diesen Sessel, meine Liebe. Nein. Warum denn nicht? Nein, ich will mich nicht setzen. Ich stehe hier sehr gut. Setz dich. Schön. Hast du den Doktor bestellt? Dort sollst du dich hinsetzen, wie ich es dir befohlen habe. Ach, du hast es vergessen. Dann hole ich ihn. Du bleibst hier. Aber nur, wenn du mich schön darum bittest. Mein armer Jack. Du bist ja auf einmal so mutig geworden. Die Medizin scheint dir außerordentlich gut zu bekommen. Nein. Ich nehme keine Medizin mehr. Ach. Seit wann? Seit heute Nachmittag. Willst du vielleicht behaupten, dass du nicht hier vor meinen Augen deine Medizin nimmst? Willst du etwa behaupten, das weißt du nicht? Du leidest an Wahnvorstellungen. Armer Jack. Nein, ich habe keine Medizin genommen. Schluss. Setz dich dort in den Sessel. Ich rate es dir in Guten. Aber Jack, der Platz ist doch besetzt. Was heißt das? Hier sitzt doch die alte Dame. Willst du mich ihr nicht vorstellen? Ich sehe niemanden. Oh, ich werde läuten. Wollen wir nicht Elisabeth fragen, ob sie sieht? Oder die schöne Nancy? Oh nein, die lieber nicht. Die erzählt alles Herrn Booker, dann sickert es durch. Und Großvater macht sich Gedanken. Bella? Ja? Mein armer Jack? Träumst du oder hast du geträumt? Ich träume nicht und habe nicht geträumt. Mein armer Jack. Sag nicht immer armer Jack, das macht mich wahnsinnig. Oh, das bist du schon. Mein armer Jack. Großvater hat es auch gesagt. Was für ein Großvater? Oh, ein bedeutender Mann. Eine Persönlichkeit, die zu ihrer Zeit eine große Rolle in der Öffentlichkeit gespielt hat. Was heißt das? Erinnerst du dich nicht mehr? Der Mann, der den Bürger dem Mann übergab, der den Bürger erwürgte. Oder lag diese Sensation vor deiner Zeit? Ach, nimm doch dein bisschen Verstand zusammen, verrücktes Weib. Meinst du, ich hätte deine Schandtat nicht bemerkt? Du hast meinen Schreibtisch geöffnet und die Schubladen aufgebrochen. Heraus mit der Sprache. Was hast du hier angestellt? Ich? Nichts. Ich schwör's dir. Kannst ja Großvater fragen. Er ist noch sehr ernst zu nehmen. Er setzt Himmel und Erde in Bewegung. Hör auf mit diesen blödsinnigen Hirngespinsten, du. Oh, das sind keine Hirngespinste. Du wirst ja sehen, wie sich die Londoner Kutscher freuen werden. Jetzt habe ich es satt. Wenn du nicht augenblicklich mit deinen Faseleien aufhörst und dich dort in den Sessel setzt. Nicht so schnell. Mein armer Jack, du warst ja sonst immer so geduldig. Ich habe dir noch vieles zu erzählen, das dich interessieren wird. Ich kann es, wenn du solchen Wert darauf legst, auch in diesem Sessel tun. Wenn die alte Dame so freundlich ist und mir ein bisschen Platz lässt. Noch mehr solcher Hirngespinste? Gewiss, mein armer Jack. Zum Beispiel? Zum Beispiel mich. Gott sei Dank. Wie kommen Sie hierher? Wer sind Sie? Vermutlich eine Ausgeburt der Einbildungskraft dieser reizenden Dame, ein Hirngespinst. Hirngespinste kommen überall durch. Die müssen gar nicht über Feuerleitern und Dächer klettern, wie unser liebenswürdiger Hausherr, der überall seine Augen hat und trotzdem nichts findet. Euer Lordschaft. Was wollen Sie hier? Geh in dein Zimmer, Bella. Keine Angst, du kommst auch noch an die Reihe. Mit dem alten Knaben werde ich schon fertig. Leb wohl. Armer Jack. Wollen Sie jetzt gefälligst die Güte haben, mir Ihren Namen zu sagen und was Sie hier wollen? Ich bin der Geist einer Institution, der Sie mit Erfolg bisher entronnen sind. Wir müssen uns noch einen Augenblick gedulden. Wenn Sie nicht auf der Stelle sagen, was Sie hier vorhaben, hole ich einen Schutzmann und lasse Sie abführen. Das ist ein Gedanke von Shakespeare. Na, holen Sie den Schutzmann. Worauf warten Sie noch? Ich kann Sie auch eigenhändig hinauswerfen. Na, dann müssen Sie sich aber beeilen, denn es ist schon zu spät. Sehen Sie das Gaslicht? Es wird dunkler, immer dunkler. Albernes Theater. Sie sind ja verrückt. So wenig wie Bella Reuth. In einem verhexten Haus wie diesem sieht man auch Geister, wenn man nicht verrückt ist. Nein, nein, rufen Sie jetzt nicht, Elisabeth. Ich will Ihnen mal schildern, wie ich das sehe. Ich sehe die alte Dame vor mir, die Brosche auf der Brust mit dem Fixierschloss. Sie hat nur einen Gedanken, die Menschen glücklich zu machen. Jetzt sehe ich noch einen Geist, zum Greifen nahe. Einen sehr gut angezogenen jungen Mann. Mord lauert in seinen Augen. Sehen Sie ihn auch, Mr. Manningham? Über dem Kamin, hier, im Spiegel. Jetzt sieht ihn auch die alte Dame. Sie schreit, Hilfe. Ein Rasiermesser schneidet ihr die Kehle durch. Was soll das heißen? Der junge Mann reißt der Kutschertante zwei Ringe vom Finger, die Brosche von der Brust und dann sucht er verzweifelt im Haus. Aber was er sucht, das findet er nicht. Noch nie ist ein Mörder so systematisch vorgegangen wie er. Aber die Gerechtigkeit ist noch viel systematischer. Und was der Mörder nach 20 Jahren nicht fand, entdeckt sie die Gerechtigkeit. Nach 20 Minuten. Wo? Ja, das möchten Sie gerne wissen. Das möchten Sie wissen. Was? In Ihrer Schublade. Genauer gesagt, in der Brosche mit dem Fixierschloss. Das haben Sie nicht geahnt, dass die Barlow-Rubinen sich in der Brosche befanden. 12.000 Pfund lagen hier herum die ganze Zeit, wohl verwahrt. Jetzt sind sie ans Licht gekommen. Die Droschkenkutscher, die bekommen ihr Festessen. Und Sie, Sidney Power, Strick um den Hals. Sie bilden Sie sich nur nicht ein, dass Sie mit solchen Informationen das Zimmer verlassen. Wir gehen zusammen, wie sich das nach so einem Anlass ziemt. Denn das Gefolge steht schon bereit. Ihr Gaslicht hat funktioniert. Albernes Theater, so sagten Sie, nicht wahr? Aber Ihre Schleichwege wären ohne dieses alberne Theater gar nicht ans Licht gekommen, ans Gaslicht. Und Nancy, Ihre reizende Nancy, hat Ihnen dabei geholfen. Charles Sidney Power, im Namen Ihrer Majestät der Königin, Sie sind verhaftet wegen Raubmord. Hier ist der Haftbefehl. Führt ihn ab. Inspektor Ruff? Liebe Frau Bella, diesen peinlichen... Herr Inspektor. Ja, was? Ich möchte diesen Mann sprechen. Das ist nicht gut. Ich möchte ihn sprechen. Was wollen Sie ihm denn sagen? Ich möchte ihn allein sprechen, nur ganz kurz. Bitte erlauben Sie es mir. Sie haben uns so sehr geholfen, dass ich Ihnen diesen Wunsch erfüllen muss. Wir warten draußen, Frau Bella. Warten Sie hier. Gib mir, ich bin dein Mann. Nein. Das muss ein Irrtum sein, Jack. Deine Frau ist doch in Australien. Ich bin ja nur eine boshafte, tückische Geisteskranke, nicht? Du hast es ja selbst oft genug gesagt. Ich habe dich geliebt, Jack. Und ich habe dir vertraut. Aber du hast mich mit eiskalter Berechnung fast um meinen Verstand gebracht. Du hast mir alles weggenommen. Leben, Freiheit, Glück, Selbstvertrauen. Du hast mich langsam vergiften wollen. Nicht wahr? Hast mein klares Denken betäubt. Ein Schluck Whisky gefällig? Hm? Da? Echten, schottischen. Prost! Meine Herren, bitte bringen Sie diesen Mann weg.